E wie Erwartungsmanagement. In diesem Begriff kommen im Prinzip ganz viele E's zusammen. Und ich hatte das in einem früheren Video auch schon mal benannt, aktives Erwartungsmanagement zu betreiben. Weil Erfahrung steuert Erwartung, begleitet von Emotionen. Stellen Sie sich das so vor, Sie machen in bestimmten Lebenssituationen, in bestimmten Verhandlungen mit bestimmten Menschen über die Zeit immer wieder Erfahrungen. Das kann Ihre Chefin, Ihr Chef sein, das können Kollegen sein, das kann eine bestimmte Abteilung sein, das kann ein Kunde oder ein Lieferant sein. All diese Erfahrungen speichern wir hier ab. All diese Erfahrungen sind allerdings verknüpft auch mit einer Emotion. Und die Emotion ist halt auch da. Die wird hier in unserem Emotionsspeicher, in den Amygdala, den Mantelkernen, abgespeichert. Und alles, was Sie künftig erleben, wie zum Beispiel die Situation mit meiner Grundschullehrerin, die nimmt hier ihren fatalen Ausgang. Und jetzt haben wir die Erfahrung, rational, und wir haben die Emotion. Und jetzt kommen wir wieder in die Situation oder müssen wieder in die Situation und jetzt sind wir auf Autopilot. Und die Erwartungshaltung entsteht automatisiert. Erfahrung plus Emotion gleich Erwartung. Gleich wieder schlechtes Ergebnis. Also das ist wirklich so eine E-Reihe, wenn man das genau betrachtet. Und das muss ich ändern. Meine Emotion, die ich abgespeichert habe über möglicherweise viele Jahre im Zusammenhang mit Herrn Müller, Frau Meier, die kriege ich nicht erstmal weg aus dem Kopf und aus dem Herz. Die ist ja da. Meine Erfahrungen, die sind auch da, die sind gespeichert. Die kriege ich ja auch nicht weg aus dem Kopf. Ich kann aber arbeiten an dieser Erwartungshaltung. Und die kann ich bewusst neu bilden. Also wenn ich merke, dass ich denke und fühle, oh, das wird wieder schwierig mit der oder dem, treten Sie raus und sagen, okay, warum genau denke ich, dass das schwierig wird? Warum erwarte ich das? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Weil das einfach passiert ist, auf Autopilot. Und jetzt arbeite ich daran, mir eine positive Erwartungshaltung zu bauen. Da sind wir wieder beim M, wie Mindset und Mantra. Das ist nämlich genau der Weg dazu. Ich nehme mir das erst bewusst vor und arbeite dann mit dem entsprechenden Werkzeug daran. Und mit dieser positiven Erwartungshaltung gehe ich dann in die Verhandlung. Und jetzt kriege ich am unteren Ende ein anderes Ergebnis. Also wie in dem Beispiel vorher, ich habe halt ein Delta von über 4%, rund 700.000 Euro zusätzlich erwirtschaftet. Diese Erfahrung steht jetzt neben den ganzen Negativen, steht eine gute. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Und jetzt arbeite ich daran, dass diese guten Erfahrungen mehr werden und dass irgendwann im Laufe der Zeit eben equal, gleich wird. Und irgendwann werden die guten Erfahrungen mehr sein als die schlechten und werden dann dafür sorgen, spätestens dann dafür sorgen, dass dieser Teufelskreis anders läuft. Nämlich nicht mehr schlechte Erfahrungen, schlechte Erwartungen, schlechtes Ergebnis, sondern gutes Ergebnis, gute Erfahrung, gute Emotion, gute Erwartung, gutes Ergebnis. Das heißt, aus diesem Teufelskreis wird dieser positive Kreis. Das bedeutet, ich muss es mehrmals tun, immer wieder auf die gleiche Weise mit einer positiven Erwartung in die nächste Verhandlung gehen und damit meinen Erfahrungsschatz und meinen Emotionsspeicher neu programmieren, um einen neuen Automatismus zu erarbeiten. Das bedeutet Durchhaltevermögen und es immer wieder bewusst, neu und anders tun. Erwartungsmanagement, ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu besseren Verhandlungsergebnissen.